Die Inquisition. Als das Christentum nach Rom, Karthago, Ephesos und in andere Gegenden kam, nahmen viele Menschen den christlichen Glauben an. Aber es gab auch Leute, die daran zweifelten, so wie Culan. Trotzdem wurden die Christen immer zahlreicher und mächtiger, bis es irgendwann gefährlich wurde, Zweifel an ihrer Religion laut zu äußern. Obwohl die Christen immer wieder betonten, dass der himmlische Vater alle Menschen gleichermaßen liebte, begannen einige besonders eifrige Christen, all diejenigen zu hassen, die nicht an ihn glaubten. Und in Ländern, in denen Christen an der Macht waren, beließen sie es irgendwann nicht mehr bei Worten, sondern griffen zu Gewalt. Anstatt der Welt Frieden zu bringen, entfachte die Geschichte vom himmlischen Vater zahlreiche neue Kriege. Obwohl die Christen sagten, der himmlische Vater hat uns verboten zu töten, brachten sie Menschen um, die sich weigerten, an den Christengott zu glauben. Wenn jemand sagte, ich glaube eure Geschichte nicht, dann konnte es passieren, dass christliche Priester ihn packten, zum Hauptplatz der Stadt schleppten und ihn vor aller Augen töteten. Deshalb bekamen die Leute, die nicht an den himmlischen Vater glaubten, immer mehr Angst, ihre Zweifel auszusprechen. »Ich möchte euch etwas erzählen«, wandte sich Eleanor an Paulus und Konstantinus, »aber ihr müsst versprechen, dass ihr mich nicht schlagt.« »Wieso sollten wir dich schlagen?« empörten sich die beiden. »Wie kommst du denn darauf?« »Ich hab gelernt, vorsichtig zu sein«, antwortete Eleanor. »Ich stamme aus der Stadt Béziers in Südfrankreich. Eines Tages fiel eine große christliche Armee in Béziers ein und tötete alle, die nicht an eure Himmelsvatergeschichte glaubten.« Paulus und Konstantinus verstummten und blickten betreten zu Boden. »Aber das ist noch nicht alles«, fuhr Eleanor fort. »Die christlichen Priester hatten den Verdacht, dass sie vielleicht nicht alle Ungläubigen erwischt hatten. Sie vermuteten, die Leute hätten aus lauter Angst, getötet zu werden, einfach behauptet, an die Christengeschichte zu glauben, auch wenn sie es nicht taten.« »Und was haben die Priester dann gemacht?« fragten Fatima und Culan. »Sie erfanden die sogenannte Inquisition«, sagte Eleanor. »Das ist sowas wie die Geheimpolizei der christlichen Priester. Sie heißt Inquisition, weil die Priester ständig nachbohren, ob man wirklich, wirklich an die Himmelsvatergeschichte glaubt. Meine Eltern haben sich irgendwann mal in der Küche unterhalten und meine Mutter sagte, sie sei sich nicht ganz sicher, ob die Geschichte über den Himmelsvater wirklich stimmt. Und auch mein Vater gab zu, ein bisschen zu zweifeln. Sie dachten, es sei eine private Unterhaltung, nur zwischen ihnen beiden.« »Und was ist passiert?« fragten Fatima und Culan. »Ein Nachbar ging am Küchenfenster vorbei und schnappte das Gespräch auf. Er verriet meine Eltern an die Inquisition. Daraufhin hat man sie abgeholt und bei lebendigem Leib auf dem Hauptplatz der Stadt verbrannt. Mein älterer Bruder und ich konnten den Priestern entkommen. Wir schlossen uns einer Handelskarawane an, die uns bis nach Karakorum brachte.« »Es tut mir leid, was dir passiert ist«, sagte Konstantinus, der sich offensichtlich unwohl fühlte bei dem, was Eleanor erzählte. »Mir ist auch zu Ohren gekommen, dass einige Christen in Rom und Frankreich und anderen weit entfernten Gegenden schreckliche Dinge tun. Aber ich glaube nicht, dass das im Sinne des himmlischen Vaters ist. Es ist schlimm, wenn Menschen nicht an den himmlischen Vater glauben, aber noch schlimmer ist es, diese ungläubigen Menschen zu töten. Weißt du, nicht alle Christen sind gleich. Die Christen, die deine Familie auf dem Gewissen haben, heißen Katholiken. Ich bin nicht katholisch, ich bin orthodox.« Paulus, der katholisch war, schoss Konstantinus einen wütenden Blick zu. »Moment mal, habt ihr Orthodoxen nicht den Artemis-Tempel zerstört? Und noch viele andere Tempel? Und seid ihr nicht immer wieder gegen Menschen in den Krieg gezogen, die den alten Göttern treu geblieben sind? Also tu nicht so, als würden nur die Katholiken so etwas machen.« »Ich verstehe das nicht«, sagte Culan frustriert. »Wieso bekriegen und töten Menschen sich nur wegen der Götter?« Natürlich wurden auch vorher schon Kriege geführt, bevor die Christen ihre Geschichte vom himmlischen Vater verbreiteten. Aber in diesen früheren Kriegen ging es selten um Götter, Damals hatten alle ihre eigenen Götter, egal ob es die 99 Tengri-Götter waren oder Baal und Tanit, Jupiter und Mars oder Zeus und Artemis. Und alle akzeptierten, dass es unterschiedliche Götter gab. Wenn jemand plötzlich einen anderen Gott verehren wollte, war das in Ordnung. Selbst als die Römer die Griechen und Karthager eroberten, zwangen sie niemanden, die eigenen Götter aufzugeben und zu den römischen Göttern zu wechseln. Erst mit den Christen änderte sich das. Sie behaupteten, es gäbe nur einen Gott auf der Welt, einen einzigen. Und sie begannen, all diejenigen zu bekämpfen, die nicht an ihn glaubten.